Die französisch-chilenische Sängerin Anna Tijoux mit dem Titel Nomas im Deutschlandradio Kultur. Handel und Wirtschaft, Geschäfte zwischen Russland und Deutschland. Ich habe dich vorhin nach spontanen Assoziationen gefragt, da wurde es dann aber ein bisschen dünn. Habe ich mich nur an so ein paar Debatten erinnert, irgendwie die einen dafür, die anderen dagegen, aber so richtig konkrete Dinge hatte ich nicht im Kopf. Ja, mir ging es nicht anders. Vielleicht noch Gerhard Schröder und Gazprom, das ist so eine spontane Assoziation, aber sonst Russland und Deutschland, Wirtschaft, da kommt dann doch erstmal der Gedanke an politische Streitigkeiten, Uneinigkeit auf internationaler Bühne, wirtschaftliche Sanktionen als Folge dessen. Aber wie sieht's aus mit den wirtschaftlichen Beziehungen? Es gibt Anlass, das zu fragen, darüber zu sprechen, denn Wirtschaftsminister und SPD-Chef Sigmar Gabriel ist zu Gesprächen zu Wladimir Putin gereist. Gesine Dornblüt ist unsere Korrespondentin in Moskau. Frau Dornblüt, fangen wir bei dem Thema Sanktionen an. Das dürfte ja vermutlich ein zentrales gewesen sein heute, oder? Noch hat das Treffen nicht stattgefunden zwischen Putin und Gabriel, aber der Wirtschaftsminister hat schon vor seiner Abreise noch in Berlin gesagt, er setze darauf, dass die nach der Krim-Annexion verhängten Sanktionen auch schrittweise aufgehoben werden können. Das hat er vor knapp einem Jahr in Moskau schon mal gesagt, hat aber dann noch hinzugefügt, es sei seine persönliche Meinung. Heute wird er das wahrscheinlich in seiner Eigenschaft als Wirtschaftsminister und Vizekanzler sagen. Die Erwartungen der deutschen Wirtschaft gehen in diese Richtung. Gabriel wird begleitet von einer Unternehmerdelegation, Mittelständler sind dabei und die Auslandshandelskammer in Russland, die hat eine Umfrage unter ihren 800 Mitgliedern gemacht, da fordern 60% eine Aufhebung der Sanktionen. Wie viel des Handels zwischen Deutschland und Russland, wie viel der Beziehungen treffen diese Sanktionen eigentlich? Ja, das ist unheimlich schwer zu beziffern. Also Fakt ist, der bilaterale Handel zwischen Deutschland und Russland ist deutlich zurückgegangen seit 2012 schon. Das heißt also schon vor der Krim-Annexion und den danach folgenden Sanktionen hat das begonnen, wurde aber beschleunigt durch die Sanktionen natürlich. Der bilaterale Handel hat sich dann seit 2013 halbiert und diese Tendenz absteigend hält weiter an. Im ersten Halbjahr 2016 ist das Volumen nochmal um 13,6% gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. Dafür verantwortlich sind die Öl- und Gasexporte von Russland nach Deutschland. Der Preis ist gesunken für Rohstoffe. Andererseits sind aber auch die deutschen Exporte nach Russland zurückgegangen, zuletzt um 3,5%. Und besonders betroffen ist der deutsche Maschinenbau. Das liegt daran, dass es Sanktionen gibt gegen die Energie- und die Rüstungswirtschaft. Und im Maschinenbau gibt es eben Erzeugnisse. Da muss erst aufwendig geprüft werden, ob das eventuell auch für die Rüstung verwendet werden könnte. Und außerdem ist die Landwirtschaft besonders betroffen, weil Russland bekanntlich mit einem Importverbot reagiert hat auf die Sanktionen und Äpfel und Birnen und Tomaten und vieles andere jetzt nicht mehr nach Russland eingeführt werden dürfen. Und es gibt aber Berechnungen. Forscher der Uni Bremen und Leipzig haben diesen Sommer eine Studie gemacht und sie sprechen von einem sanktionsbedingten Produktionsverlust in Deutschland in Höhe von 13,5 Milliarden Euro. Das entspreche 60.000 Arbeitsplätzen. Dabei muss man aber bedenken, dass ja auch einiges ausgeglichen wurde durch steigende Exporte in andere Länder. Also den Handel trifft es auf jeden Fall. Was gibt es denn aber trotzdem für wirtschaftlichen Austausch jenseits der Sanktionen? Es gibt vor allen Dingen noch immer ganz schön viele deutsche Unternehmer in Russland selbst. Die Zahl der Unternehmen ist nur leicht zurückgegangen seit 2014 von 6.000 auf 5.600. Und die Direktinvestitionen deutscher Unternehmen in Russland, die sind seit letztem Jahr sogar wieder gestiegen. Das liegt daran, dass einige deutsche Unternehmen den niedrigen Rubelkurs und die damit verbundenen niedrigen Lohnkosten ausnutzen und ihre Produktion und die Wertschöpfung eben auch nach Russland verlagern. Das wird vom russischen Staat sehr begrüßt und teilweise auch unterstützt. Und wer dann noch aus Russland exportiert, der profitiert besonders und macht sogar mehr Gewinn, weil nämlich ja durch den schlechten Rubelkurs eben die Gewinne durch den Export steigen. Was den deutschen Unternehmen allerdings Sorge bereitet, ist der wachsende Protektionismus. Das ist besonders eben seit der Krim-Annexion der Fall, dass gezielt Russland auf Produkte aus heimischer Produktion setzt und Firmen angewiesen sind, bei Einkäufen Produkte aus russischer Produktion oder aus, ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen, befreundeten Staaten zu bevorzugen. Nun trifft Putin, der Präsident, den Minister Gabriel. Warum lässt sich, etwas überspitzt formuliert, Putin denn auf die Ministerebene herab? Also Putin hat ja Gabriel schon mehrfach empfangen. Das ist jetzt der dritte Besuch seit der Krim-Annexion. Gabriel war auch der erste deutsche hochrangige Politiker, der da war, gleich nach dem März 2014. Und Putin hat schon mehrfach Politiker getroffen, die Sanktionen kritisieren und damit gegen die Bundeskanzlerin stehen. Anfang 2016 war auch Horst Seehofer da. Also es geht einerseits darum, eben zu zeigen, dass es auch im Westen, auch in der Bundesregierung Leute gibt, die mit der russischen Seite argumentieren für eine Aufhebung der Sanktionen. Und außerdem kann Putin natürlich zeigen, dass er nicht isoliert ist vom Westen, denn die Kanzlerin kommt ja zurzeit nicht. Informationen aus Moskau von Gesine Dornbild. Vielen Dank.